Kapitel 6 Vincent the Chin Gigante und die 80er Jahre. Die 80er Jahre beinhalteten eine Zeit des Aufruhrs, der Unsicherheit und der Paranoia für die Genovese-Familie und die Mafia im Allgemeinen. Rico hatte sich bereits in den 70er Jahren wirksam gezeigt, aber die wirkliche Bewährungsprobe würde erst die Festnahme der Mafia-Bosse werden können. Doch nichts schien die Mafia-Maschinerie aufhalten zu können und die Genovese-Familie erfreute sich neuer Möglichkeiten und potenzieller Freiheiten für die Bosse, solange die Front-Boss-Masche funktionierte. In diesem Kapitel geht es nun um die Genovese-Familie in den 80ern und um den Aufstieg des ehemaligen einfachen Mafiaschlägers Vincent Gigante. Die Expansion. Einer der ersten großen Schritte der Genoveses in den 80er Jahren hatte in dem Versuch bestanden, zu expandieren. 4 Jahre zuvor hatte Atlantic City das Glücksspiel und den Casinobetrieb legalisiert. Atlantic City war zu dieser Zeit nicht besonders attraktiv gewesen, aber die Bruno-Familie aus Philadelphia hatte die Gelegenheit am Schopfe gepackt. Der Bruno-Mafioso Nico Scavo wurde dorthin entsandt, um im Namen der Familie das Glücksspiel zu betreiben. Scavo machte sich schnell einen Namen und nachdem seine Firma mit dem Bau mehrerer Casinos beauftragt worden war, wuchs seine Machtbasis durch seine Beteiligung an den Casinos massiv an. Er war fortan der große Mann in Atlantic City. Währenddessen schmiedete Antonio Capaniero, der Consigliere von Boss Angelo Bruno, einen Plan. Er war der Ansicht, dass die Zeit der Brunos nun gekommen war und wollte die mächtige Philadelphia-Familie selbst leiten. Caponiero wagte sich nun an die Genovese-Familie in New York und wollte einen Deal mit dem derzeitigen Frontboss Frank Tyree aushandeln. Einige Quellen behaupten jedoch das Gegenteil. Tyree hatte Caponiero angeblich den Plan schmackhaft gemacht. Auf jeden Fall war die Vereinbarung erfolgreich. Caponiero fühlte sich in seiner Entscheidung, Bruno beseitigen zu lassen, sicher, da ihm Tyree offenbar die Unterstützung der Kommission zugesichert hatte. Tyree hatte jedoch andere Pläne und hatte weder die Absicht, die Kommission über die Pläne zu informieren, noch Caponiero in der Folgezeit zu unterstützen. Im März 1980 wurde Bruno vor seinem Haus in Philadelphia niedergeschossen. Es ist nicht ganz klar, woher die Kommission wusste, dass Caponiero hinter dem Anschlag gesteckt hatte. Jedenfalls wurde er aufgefordert, sich zu erklären. Während der Sitzung wurde jegliche Kenntnis Tyrees von dem Plan geleugnet und die Entscheidung, den Consigliere aus Pennsylvania zu verurteilen, bekräftigt. Die Kommission entschied nun, dass es sich um einen hinterhältigen Anschlag auf einen geschützten Boss gehandelt hatte. Caponieros Leiche wurde einen Monat später aufgefunden. Der Tod von 2 der ranghöchsten Mitglieder der Bruno-Familie führte zu einem blutigen Machtkampf in Philadelphia. Die Genovese-Familie, angeführt von dem Duo Lombardo-Tyree, setzte sich für Nico Scavo ein, den großen Glücksspielmagnaten aus Atlantic City, der die Macht von seinen verstorbenen Vorgesetzten in Philadelphia übernehmen wollte. Am Ende war Scavo damit erfolgreich und läutete eine neue Ära für die Familie Bruno ein. Als Gegenleistung für die Unterstützung erhielten die Genoveses von Scavo jetzt ihrerseits den Segen, in der Glücksspielbranche von Atlantic City tätig zu werden, die er unter Kontrolle hatte. Die Einmischung der Genoveses in die Angelegenheiten anderer Familien war erfolgreich gewesen, aber während sich diese Affäre in Philadelphia abspielte, gab es Ärger für die Familie daheim. Frank Tyree wurde als Teil eines kriminellen Unternehmens wegen organisierter Kriminalität vor Gericht gestellt. Tyree war zu diesem Zeitpunkt krank und schwach. Seine Anwälte nutzten dies zu ihrem Vorteil, indem sie versuchten, seinen Zustand für eine geringere Strafe auszunutzen. Die Gerichte fielen jedoch nicht darauf herein und Tyree wurde Anfang 1981 verurteilt. Er wurde damit zum ersten Mafia-Boss in der Geschichte, der aufgrund einer RICO-Anklage verurteilt worden war und eine Ära der Angst für das organisierte Verbrechen eingeleitet hatte. Es stellte sich heraus, dass Tyree seine Krankheit nicht nur vorgetäuscht hatte. Kaum 2 Monate nach seiner Inhaftierung erlag der Mafia-Boss seinem Leiden und starb damit in Haft. Nachdem Tyree verschwunden war, wurde Tony Salerno zum neuen Frontboss ernannt. Dies war nicht die einzige Veränderung in der Familie Genovese. Philip Lombardo, der Mann, der tatsächlich die Zügel in der Hand gehalten hatte, beschloss nun, in den Ruhestand zu gehen und überließ dem gescheiterten Costello-Attentäter Vincent Gigante die Leitung der Familiengeschicke. Vincent de Chin Gigante. Vincent Gigante war ein brutaler, bedrohlich aussehender Kerl mit einer imposanten Figur, der wegen seiner groben Gesichtszüge den Spitznamen The Chin, das Kinn, erhalten hatte. Nachdem er in den 40er Jahren als Boxer aktiv gewesen war, begann Gigante seine Mafia-Karriere als Vollstrecker und Schützling von Vito Genovese. Nachdem er sich im Teenageralter der Mafia angeschlossen hatte, besaß er bereits vor seinem 26. Geburtstag ein umfangreiches Vorstrafenregister. Genau wie sein Mentor Genovese blieb Gigante jedoch weitgehend von Gefängnisstrafen verschont. Nachdem er sich als Made Man in der Genovese-Familie etabliert hatte, schlug Gigante seine Klauen in die Gewerkschaftskriminalität, war im Kreditgeschäft tätig und operierte im Glücksspiel. Er war auch ein vertrauenswürdiger Mann fürs Grobe innerhalb der Familie und führte hochkarätige Anschläge aus, wie das Attentat auf Boss Frank Costello. Obwohl Gigantes von Genovese in Auftrag gegebener Anschlag auf Frank Costello grandios gescheitert war, blieb er noch jahrzehntelang ein vertrauenswürdiges Vollmitglied der Familie. Gigante entging zudem einer Verurteilung wegen versuchten Mordes, weil Costello sich an die Omerta hielt, aber 1959 hatte er nicht mehr so viel Glück. Bei demselben Prozess, der Genovese bis zu seinem Tod hinter Gitter brachte. Gigante verbüßte jedoch nur 5 Jahre und wurde nach seiner Entlassung sogar befördert. 1969 wurde er erneut angeklagt, diesmal wegen Bestechung, doch die Anklage wurde fallen gelassen, da sein Anwaltsteam seine schlechte psychische Verfassung als mildernden Umstand anführte. Die Vorstellung, Gigante sei psychisch labil, sollte ihn für den Rest seines Lebens begleiten, unabhängig davon, ob er wirklich krank war oder nicht. Als Gigante die Zügel von Philipp Lombardo übernommen hatte, war die Genovese-Familie nicht mehr die offensichtlich mächtigste Verbrecherorganisation in New York gewesen. Die Gambinos, die nicht selten mit den Genoveses auf Kriegsfuß gestanden hatten, hatten eine mächtige rivalisierende Familie aufgebaut, die bald von einem der berühmtesten Gangster der gesamten Geschichte angeführt werden sollte. John Gotti. Gotti hatte die Ermordung des früheren Gambino-Bosses Paul Castellano angeordnet, der ein Freund von Gigante gewesen war. Erschwerend kam hinzu, dass der Mord an Castellano offenbar nicht von der Kommission genehmigt worden war. Gotti ergriff dennoch die Macht und mit dem Mord begann auch eine spannungsgeladene Rivalität zwischen den beiden Bossen, die 1986, nur wenige Monate nach Castellanos nicht autorisierter Ermordung, ihren Höhepunkt erreichen sollte. Ein paar Schlüsselmomente hatten zuvor Gigantes Fähigkeit, die Familie in dieser neuen Ära zu regieren, stark beeinflusst. Das erste Ereignis fand statt, bevor er überhaupt an die Macht gekommen war. Im Jahre 1981 hatte die Regierung den ersten Mafia-Boss nach RICO-Gesetzgebung verurteilt, Genovese-Frontmann Frank Tyree. Gigante, ohnehin schon ein seltsamer Mann, wurde bei dem Gedanken an eine Anklage zunehmend paranoid. In den 80er Jahren wurde eine ganze Reihe prominenter RICO-Fälle angesetzt, darunter auch die Anklage von Gigantes Freund, dem Gambino-Boss Paul Castellano, im Jahr 1984. Diese Anklagen verstärkten Gigantes Psychose nur noch mehr. Schließlich im Frühjahr 1992 wurde auch John Gotti nach RICO-Strafrecht verurteilt, nachdem er 2 Jahre zuvor verhaftet worden war. Gotti erhielt nun das erschreckende Urteil: lebenslange Haft. Gigante trieb ständig die Angst davor um, dass er der Nächste sein könnte, und so ergriff er drastische und ungewöhnliche Maßnahmen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Gigante wurde zum Einsiedler. Aus Angst, verfolgt oder ausspioniert zu werden, verließ er sein Haus nur noch selten. Wenn er es doch tun musste, so sorgte er dafür, dass das Haus nie unbewacht blieb, weil er befürchtete, dass Bundesagenten sich hineinschleichen könnten, um Wanzen anzubringen. Gigante war auch dafür bekannt, dass er nur flüsterte, wenn er mit anderen sprach, um zu verhindern, dass seine Stimme von potenziellen Wanzen abgehört werden konnte. Telefonate nahm er nur vor, wenn es sich überhaupt nicht vermeiden ließ. Er soll sogar ins Telefon geklopft oder gepustet haben, bevor er sprach, um potenzielle Mithörer zu ärgern und abzuschrecken. Die Männer der Genoveses mussten sich fortan auf Handgesten oder verschlüsselte Botschaften verlassen, wenn es um Gigante ging. Sie waren angewiesen worden, seinen Namen niemals auszusprechen. Gigante war durch und durch paranoid geworden, was ein Produkt der damaligen Umstände und der wachsenden Aufmerksamkeit seitens der Bundesstaatsanwälte auf die Mafia gewesen war. Mitte des Jahrzehnts sollte es für Gigante und den Rest der Mafia jedoch noch schlimmer kommen. Das organisierte Verbrechen sah sich mit einer neuen Untersuchung konfrontiert, welche die höchste Ebene des italo-amerikanischen organisierten Verbrechens treffen sollte. Die Kommission. Angeführt wurden die Anklagen im Jahre 1985 von einem neuen, aufstrebenden Anti-Mafia-Kämpfer namens Rudolf Giuliani. Rudy Giuliani und die Mafia-Anklagen. Schon vor dem Prozess gegen die Kommission, der ihn zu einer landesweit prominenten Figur machen sollte, hatte Giuliani eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Ungefähr zur gleichen Zeit, als er sein Jurastudium in Manhattan abschloss, engagierte sich Giuliani zunehmend in der Politik. Die erste Kampagne, an der er sich beteiligt hatte, war die Präsidentschaftskandidatur von Robert Kennedy im Jahr 1968, dem wichtigsten Bekämpfer der Mafia in der damaligen Zeit. Später arbeitete Giuliani in der Regierung von Gerald Ford und Anfang der 80er Jahre wurde er stellvertretender Generalstaatsanwalt unter Ronald Reagan. 1983 wurde er zum US-Generalstaatsanwalt für den südlichen Teil New Yorks ernannt, wo er persönlich Verbrechen verfolgte und eine lange Liste von Verurteilungen anhäufte. Zuvor hatte sich Giuliani auf die Verfolgung von Korruption innerhalb der amerikanischen Regierung selbst konzentriert, aber Anfang der 80er hatte er speziell die organisierte Kriminalität New Yorks ins Visier genommen. Mit dem ausdrücklichen Ziel, jene Imperien zu zerstören, die die Mafia in seiner Stadt über Jahrzehnte hinweg aufgebaut hatte, machte sich Giuliani an eine ganze Reihe von Anklagen, die als Mafia Commission Trail bekannt werden sollten und zwischen 1985 und 1986 stattfanden. Zu Beginn der 80er hatte die New Yorker Sondereinheit für organisierte Kriminalität durch Überwachung und Abhörmaßnahmen von der Kommission und ihren internen Abläufen erfahren. Dies eröffnete eine wunderbare Gelegenheit für die Staatsanwaltschaft. Zuvor konnten die Gerichte mit Hilfe des RICO-Gesetzes schon die Pyramidenhierarchie einer bestimmten Verbrecherfamilie angreifen. Zum Beispiel einen Boss der Bonanno-Familie mit dem Verbrechen eines Soldaten der Bonannos in Verbindung bringen und so weiter. Aber jetzt konnte man die Mafia-Führungsriege sogar querbeet anklagen, indem man sie alle mit dem kriminellen Konstrukt die Kommission in Verbindung bringen konnte. Die Möglichkeit, die oberste Führung so auf einem Schlag dezimieren zu können, war nun gegeben. Vincent Gigantes Paranoia hatte sich als begründet erwiesen. Der Prozess gegen die Kommission begann im Februar 1985 und sollte erst Ende 1986 abgeschlossen werden. Gegen fast ein Dutzend Mafiosi aus New Yorks Familien wurden Anklagen erhoben, die von Gewerkschaftskorruption bis hin zu Mord- und Attentatsplänen reichten. Alle Angeklagten plädierten auf nicht schuldig, bis auf zwei Ausnahmen wurden jedoch alle verurteilt. Die einzigen, die nicht verurteilt worden waren, waren der Boss und der Unterboss der Gambinos, Paul Castellano und Agnello della Croce. Beiden war aber dennoch keine Freiheit vergönnt. Castellano wurde ermordet, noch ehe er verurteilt werden konnte, und della Croce erlag seinem Krebsleiden. Der Bonanno-Boss Phil Rastelli, ein weiterer Angeklagter, wurde in einem separaten Prozess verurteilt. Alle anderen 8 übrigen Angeklagten erhielten Haftstrafen von jeweils 100 Jahren in einem Bundesgefängnis. Die einzige Ausnahme bildete einer von Rastellis Capos, der nur 40 Jahre erhielt. Die Verurteilungen führten zur Zerschlagung mehrerer Führungsstrukturen innerhalb der New Yorker Familien. Die Lucchese und die Colombos wurden besonders hart getroffen, wobei die Lucchese-Familie gleich die 3 ranghöchsten Mitglieder ihrer Führungsriege verlor, darunter den Boss Tony Corallo. Obwohl die Zahl der lebenslangen Haftstrafen für hochrangige Bosse die Psychose von Vincent Gigante bestätigt hatte, gehörte er selbst gar nicht zu den Angeklagten, denn natürlich war er ja nicht der offizielle Boss der Familie gewesen. Stattdessen war es Tony Salerno, der Frontboss, der für den Rest seines Lebens hinter Gittern verschwand. Was Giuliani betraf, so hatte er gerade das Oberhaupt der Genovese-Familie für ein Jahrhundert ins Gefängnis schicken können. Genau wie all die Staatsanwälte in den anderthalb Jahrzehnten vor ihm, war aber auch er auf den Trick mit dem Strohmann hereingefallen. Der wahre Boss war in Sicherheit und steuerte die Familie aus seiner selbstgewählten Isolation heraus. Doch obwohl Gigante sich alle Mühe gab, sich vor dem FBI zu verstecken, sollte der Plan, der ihn vor dem Kommissionsprozess bewahrt hatte, bald aufgedeckt werden und damit auch die Identität des wahren Genovese-Bosses. Im März 1986 wurde schließlich der Genovese-Mafioso Vincent Carfaro angeklagt. Er sollte wegen seiner Rolle bei der Organisation von Gewerkschaftsbetrügereien eingesperrt werden, aber bevor er vor Gericht landen konnte, unternahm er einen drastischen Schritt, um dem Gefängnis zu entgehen. Drastisch, aber zu diesem Zeitpunkt bereits üblich geworden. Er wandte sich an die Bundesanwälte und bot seine Kooperation als Zeuge gegen die Mafia an. Er war der Letzte in einer langen Reihe von Mafiosi, die zu Zeugen wurden, eine Reihe, die seit der Aussage von Joe Valachi exponentiell gewachsen war. Carfaro versorgte die Regierung mit Informationen über die Struktur der Genoveses und gab Einzelheiten ihrer kriminellen Aktivitäten preis. Er zeichnete sogar heimlich Treffen im Kreise der Führungsriege auf. Vor allem aber enthüllte er, dass die Staatsanwaltschaft den falschen Mann erwischt hatte, als sie den Boss der Genoveses zu 100 Jahren verurteilt hatte. Salerno hatte sich nun als Bauernopfer für Vincent de Chin Gigante entpuppt und damit auch für jenen Gangster, der für sein unberechenbares Verhalten und seine offensichtliche Geisteskrankheit berüchtigt gewesen war. Das Schema des Frontbosses wurde nun aufgedeckt. Nicht gerade zum Ruhme des FBI, das nun von Salerno darüber informiert worden war, dass es bereits seit 1969, also fast 2 Jahrzehnte lang, zum Narren gehalten worden war. Der Untergang von Vincent Gigante. Obwohl Gigante nun ein klar definiertes Ziel für das FBI geworden war, sollte er erst in den 90er Jahren mit Konsequenzen rechnen müssen. Spätestens seit den späten 70ern war die Familie an der Monopolisierung von Fensterbauaufträgen in New York City beteiligt gewesen. Dass die Installationsfirmen, deren Gewerkschaften von den Genoveses kontrolliert wurden, die Mehrheit der Verträge erhielten, war ein klarer Vorteil für die Familie, welche ihre Auszahlungen entsprechend der Gewerkschaftsarbeit einstrich. Dazu wurde das System zur Vergabe von Aufträgen an verschiedene Unternehmen manipuliert, nämlich durch fingierte Ausschreibungen. Es überrascht daher nicht, dass die Preise für die Aufträge durch die mafiösen Machenschaften im Zuge der Angebotsmanipulation drastisch angestiegen waren. Im Mai 1990 wurde der verschlossene Gigante schließlich wegen seiner Rolle und seiner Führungsfunktion bei dieser Form des Gewerkschaftsbetrugs angeklagt. In der RICO-Ära war nun damit zu rechnen, dass Gigante eine harte Strafe erhalten würde. Nachdem er einige Jahre zuvor mit ansehen musste, wie viele seiner Kollegen durch Rudolf Giulianis Arbeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren, schien die Lage nun besonders bedrohlich. Gigante und seine Anwälte entschieden sich für eine Taktik, die sich in der Vergangenheit des Bosses bereits bewährt hatte. Sie plädierten auf Unzurechnungsfähigkeit und behaupteten, der Mafioso sei nicht in der Lage, sich einem Strafprozess zu stellen. Er brauche psychische Hilfe und kein Gefängnis, so hieß es. Dieses Bild von sich hatte Gigante schon seit einiger Zeit kultiviert, und um alle Zweifel nun endgültig zu zerstreuen, erschien er zu seiner Anklageerhebung in seiner üblichen Ausgehkleidung, in Pyjama und Bademantel. Gigante sah zerzaust und verwirrt aus. Obwohl es nicht auszuschließen ist, dass Gigante tatsächlich geistig beeinträchtigt gewesen war, wird weithin angenommen, dass dies alles nur ein Trick gewesen war. Die Vorstellung, dass Mafiosi auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren, um dem Gefängnis zu entgehen, wuchs nach diesem Spektakel zu einer Art Klischee heran und wurde sogar in der HBO-Serie Die Sopranos verarbeitet, als der alternde Boss der Familie mit seinen Anklagen konfrontiert wurde. Unabhängig davon, ob Gigantes psychische Probleme real gewesen waren, wurde die Anklage aus dem Jahr 1990 jahrelang durch die Frage hinausgezögert, ob Gigante legal vor Gericht gestellt werden durfte oder nicht. Das sollte letztlich jedoch keine große Rolle spielen, da er noch weitere Probleme zu bewältigen hatte, bevor eine Lösung dafür gefunden werden konnte. Im Jahr 1992 wurde der inoffizielle Capo di Tutti Capi John Gotti, der Chef der mächtigen Gambinos, verurteilt, nachdem er mit mehreren Mordfällen in Verbindung gebracht worden war. Diese prominente Verurteilung brachte Gigante nur noch mehr in Bedrängnis, denn ohne Gotti war er nun für die wohl einflussreichste Verbrecherorganisation in ganz New York verantwortlich und damit ein großes Ziel geworden. Im Sommer des folgenden Jahres wurde Gigante erneut angeklagt, dieses Mal wegen seiner Beteiligung am Mord und versuchten Mord. Eine der Anklagen wurde gegen ihn erhoben, weil er angeblich einen gescheiterten Anschlag auf Gotti in den späten 80er Jahren angeordnet hatte, was eine Vergeltungsmaßnahme für Castellanos Tod gewesen war. Dies war also mindestens Gigantes zweiter verpatzter Auftragsmord gewesen. Gigantes Anwaltsteam trug zahlreiche Zeugenaussagen zusammen, welche die Geschichte von der Unzurechnungsfähigkeit des Bosses untermauern sollten, aber die Bemühungen waren vergeblich. Anfang der 90er Jahre war auch der ehemalige Gambino-Unterboss Sammy Gravano übergelaufen und wurde zum Zeugen für die Regierung. Etwa 5 Jahre später, im Jahr 1996, wurde er zu Gigantes Anhörung einberufen, um den Geisteszustand des Genovese-Bosses zu klären. Zum Unglück für Gigante sagte Gravano den Staatsanwälten genau das, was diese hören wollten. Gravano zufolge war Gigante über all die Jahre ein völlig gesunder und rationaler Mann gewesen. Wenn er das nicht gewesen wäre, hätte er wohl niemals eines der größten kriminellen Unternehmen des Landes organisieren und leiten können. Die Unzurechnungsfähigkeit war neben dem Plan des Frontbosses nur ein weiteres Mittel gewesen, um den paranoiden Gigante vor den neugierigen Augen und Ohren des FBI und der Staatsanwaltschaft schützen zu können. Das reichte aus, um die Gerichte davon zu überzeugen, dass Gravano verhandlungsfähig gewesen war. Ein weiterer wichtiger Zeuge für die Regierung hieß Peter Savino, ein Mafioso, dem Gigante anscheinend tatsächlich vertraute, was für einen von Paranoia geplagten Mann eher untypisch ist. Im Winter 1997 wurde Vincent the Chin Gigante schließlich zu 12 Jahren Haft verurteilt. Obwohl dies für den alternden und kränkelnden Gigante möglicherweise einer lebenslangen Haftstrafe gleichkam, war der Boss überraschend glimpflich davon gekommen. Gigante reihte sich damit in die lange Reihe der berüchtigten Genovese-Bosse ein, die hinter Gittern landeten. Trotz seiner Verurteilung blieb Gigante bis ins 21. Jahrhundert hinein das nominelle Oberhaupt der Genoveses. Die Verfolgung des italo-amerikanischen organisierten Verbrechens, die den Strukturen und der Organisation der Mafia bereits irreparablen Schaden zugefügt hatte, blieb für alle 5 New Yorker Familien weiterhin eine Bedrohung. Das Jahr 2000 markierte dann den Beginn eines neuen Jahrzehnts staatlicher Ermittlungen, die zu einer erheblichen Zerrüttung innerhalb jener Familien führen sollte, der Gigante auch im Gefängnis noch immer vorstand. Dies wird den Schwerpunkt des nächsten Kapitels bilden.